Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So I told you yesterday that we are going to have another great, wonderful party this morning. Ich habe dir gestern gesagt, dass wir heute Morgen einen weiteren großartigen, wunderbaren Teil anschauen werden. We talked Jesus about the beautiful living stone. Wir haben über Jesus als diesen wunderbaren, lebendigen Stein gesprochen, That we every day need to connect. mit dem wir uns jeden Tag verbinden sollen. Even though rejected by man, by God, or in God's sight, he's priceless. Obwohl er von den Menschen abgelehnt wurde, ist er bei Gott oder in Gottes Augen unschätzbar kostbar. So let me provoke you to a thought. Ich möchte dich zu einem Gedanken anregen. You are one with Christ. Du bist eins mit Christus. That means that if Christ is priceless in God's sight, so are you. Das bedeutet, wenn Christus in den Augen Gottes unschätzbar kostbar ist, dann bist du es auch. That means you are very, very special in God's sight. Das bedeutet, dass du in den Augen Gottes etwas sehr Besonderes bist. Jesus was rejected by man, but he was special in God's sight. Jesus wurde von den Menschen abgelehnt, aber in den Augen Gottes war er etwas Besonderes. If you can understand how special you are in God's sight, Wenn du verstehst, wie besonders du in Gottes Augen bist, then what does it still matter if people reject you? was macht es dann noch aus, wenn Menschen dich ablehnen? I know so many Christians, they struggle because they've been rejected by man. Ich kenne so viele Christen, die damit zu kämpfen haben, weil sie von Menschen abgelehnt werden. So was Jesus. Das war Jesus auch. So don't focus on the rejection of man, focus on how much you've been accepted and loved by God. Konzentriere dich nicht darauf, dass Menschen dich ablehnen. Fokussiere dich darauf, wie sehr du von Gott angenommen und geliebt bist. Now look what he says in verse 5. Schau, was er in Vers 5 sagt. Come and be his living stones, Kommt und seid seine lebendigen Steine, who are continually being assembled into a sanctuary for God. die beständig zu einem Heiligtum für Gott zusammengefügt werden. You know, the true church of Jesus Christ Die wahre Gemeinde Jesu Christi is not made up of dead bricks. besteht nicht aus toten Steinen. Everybody is cut exactly the same. Jeder wird genau gleich geschnitten. So everything fits perfectly. So, dass alles perfekt passt. According to man's idea. Nach den Vorstellungen der Menschen. No. Nein, nein, nein, nein. The true church of Jesus Christ. Die wahre Gemeinde Jesu Christi. Jesus is the living cornerstone. Jesus ist der lebendige Eckstein. And every single Christian who is part of the true church Und jeder einzelne Christ, der Teil der wahren Gemeinde ist, is a living stone in that beautiful building that God built. ist ein lebendiger Stein in diesem wunderschönen Gebäude, das Gott baut. And the Bible says that once we learn to live like this, Die Bibel sagt, wenn wir lernen, so zu leben, as living stone surrendered to God, als lebendige Steine, die sich Gott hingeben, letting him connect us wherever he desires to connect us, und uns von ihm vernetzen lassen, wo immer er uns vernetzen will, then we will be this incredible sanctuary for God. werden wir dieses wunderschöne Heiligtum für Gott sein. You know, the temple in the old covenant was a dead building. Der Tempel im Alten Bund war ein totes Gebäude. But the true temple of God in the new covenant is not a dead building, it's a living building. Aber der wahre Tempel Gottes im neuen Bund ist kein totes Gebäude, sondern ein lebendiges Gebäude. People who are focused on Jesus and are being built together by him. Menschen, die sich auf Jesus ausrichten, werden von ihm zusammengefügt. And this is where God is going to have his dwelling place. Das ist der Ort, an dem Gott seine Wohnstätte haben wird. You know, how many people have said, let's go to the house of the Lord. Wie viele Menschen haben gesagt, lasst uns in das Haus des Herrn gehen. And they mean a building where Christians meet. Und sie meinten ein Gebäude, in dem sich Christen treffen. That's not the house of the Lord. Das ist nicht das Haus des Herrn. The house of the Lord is people. Das Haus des Herrn sind die Menschen. People surrendered to Jesus and committed to one another. Menschen, die sich Jesus hingeben und einander verpflichtet sind. That's where God will express himself. Das ist der Ort, an dem Gott sich ausdrücken wird. So that's why the Bible is telling us and encouraging us to come and be living stones. Die Bibel sagt uns genau das und ermutigt uns, diese lebendigen Steine zu sein. Because you choose if that's what you want to be. Denn du entscheidest selbst, ob du das sein willst. Look, he says, for now you serve as holy priests. Er sagt, denn jetzt dient ihr als heilige Priester. offering up spiritual sacrifices that he readily accepts through Jesus Christ. Die geistliche Opfer darbringen, die durch Jesus Christus bereitwillig annimmt. Think about this. Denk darüber nach. At the dead temple built with dead stones. In dem toten Tempel, aus toten Steinen gebaut wurde. Only some are priests who are serving the people. Dienten nur einige Priester dem Volk. We call them the full-time ministers or full-time pastors. Wir nennen sie Menschen im vollzeitlichen Dienst oder Vollzeitpastoren. But do you remember who Peter is writing this letter to? Aber erinnerst du dich, an wen Petrus diesen Brief schrieb? To the Christians who've been scattered all over the place. An die Christen, die in alle Himmelsrichtungen zerstreut waren. He did not write it to pastors or the apostles or the prophets. Er hat ihn nicht an Pastoren, Apostel oder Propheten geschrieben. He wrote it to Christians. Er schrieb ihn an die Christen. So every single Christian is supposed to serve as a holy priest. Jeder einzelne Christ soll als heiliger Priester dienen. Have you heard this teaching? Hast du diese Lehre schon einmal gehört? That the husband has to serve as the priest of the family? Dass der Ehemann der Familie als Priester zu dienen hat? This is so unbiblical. Das ist so unbiblisch. The husband is no more priest than the wife is priest. Der Ehemann ist nicht mehr Priester, als die Ehefrau ist. Every single Christian is a priest. Jeder einzelne Christ ist ein Priester. And every single Christian is supposed to act and live like a priest of the Lord. Jeder einzelne Christ soll wie ein Priester des Herrn handeln und leben. And this is the truth that Peter is trying to tell these Christians. Spread all over the place. Das ist die Wahrheit, die Petrus diesen Christen, die überall verteilt waren, versuchte zu sagen. Look what he says. Schau, was sagt. He says, offering up spiritual sacrifices that he readily accepts through Jesus Christ. Sagt, die geistliche Opfer darbringen, die durch Jesus Christus mit Freuden annimmt. See, any sacrifice that's not sacrificed through Jesus Christ is worthless before God. Jedes Opfer, das nicht durch Jesus Christus geopfert wird, ist vor Gott wertlos. Because only because of Christ you can even access God. Denn nur durch Christus hast du überhaupt Zugang zu Gott. You are a priest. Du bist ein Priester. Whether you are male or female, ob du männlich oder weiblich bist, whether you have the least job in the eyes of the church or the biggest job in the eyes of the church, ob du in den Augen der Gemeinde den geringsten oder den größten Posten hast, nothing makes a difference before God, you are a priest. Nichts macht einen Unterschied, vor Gott bist du ein Priester. What are spiritual sacrifices? Was sind geistliche Opfer? It's really interesting that Paul, which I believe wrote Hebrew, picks it up in Hebrew. Es ist wirklich interessant, dass Paulus, der meiner Meinung nach den Hebräerbrief geschrieben hat, dies im Hebräerbrief aufgreift. He says, we bring sacrifice of praise. Sagt, wir bringen Lobopfer dar. As a priest of God, praise him every day. It's a sacrifice that he loves. Als Priester Gottes, lob ihn jeden Tag. Es ist ein Opfer, das liebt. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.